Mit Akkordeonklängen von und mit Stefan Hippe starten wir in die Nacht. Zu Beginn spielt Stefan Hippe eigenhändig 10 kurze polyphone Stücke nach spanischen Volksliedern von Wolfgang Jacobi, wobei der Komponist diese Lieder umarrangiert, dazu erfindet und sie manchmal bis zur Unkenntlichkeit verdeckt. Das waren die 10 polyphonen Stücke nach spanischen Volksliedern von Wolfgang Jacobi, auf dem Akkordeon gespielt von Stefan Hippe, hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Stefan Hippe ist aber nicht nur Interpret, sondern auch Komponist. So nahm er sich 6 der eben gehörten Stücke her, um sie für Akkordeonorchester ein weiteres Mal zu bearbeiten, zu vergrößern, zu verändern, zu verbergen. Eine zweite Übermalung also. Stefan Hippe nennt es Overpainting.

Overpainting. 6 Stücke von Stefan Hippe nach einer musikalischen Vorlage von Wolfgang Jacobi, präsentiert vom Nürnberger Akkordeonorchester Willi Münch e.V. Und das Nürnberger Ensemble Kontraste übernimmt hier im Concerto Bavarese und unterstützt den Tenor Christoph Prégardien bei seiner Interpretation von 3 Schumann-Liedern: Frühlingsfahrt, Mondnacht und Es leuchtet meine Liebe. Es zogen Zwerstke Gesellen zum ersten Mal vom Haus, so jubelt recht in die Hellen, in die klingenden, singenden Wellen des vollen Frühlings hinaus. Die strebten nach hohen Dingen, die wollten trotz Los und Schmerz was Rechts in der Welt verbringen, und wem sie vorübergingen, dem lachten Sinnen und Herz. Der erste, der fand ein Liebchen, die schwieg auch auf Hof und Haus, die wiegte gar bald ein Bübchen und aus heimlichem Stübchen behaglich ins Feld hinaus. Den zweiten sangen und ruhten die 1000 Stimmen im Grund, verlocken Sirenen und zogen in ihm die buhlenden Wogen in der wogenfarbigen Schlund. Und wie er auftaucht vom Schlund, da war er müde und alt, sein Schiff das lag im Grund, so still, was rings in der Wunde und über den Wassern wird's kalt. Es klingen und singen die Wellen des Frühlings über mir und sich so kecke Gesellen, die Tränen im Auge mir schwellen. Ach Gott, für uns Es leuchtet, meine Liebe, aus den 5 Liedern und Gesängen Opus 127 von Robert Schumann. Der Tenor Christoph Prigardien wurde begleitet vom Nürnberger Ensemble Kontraste hier auf Bayern 2. 26. Februar 2011. Im großen Haus des Linzer Landestheaters werden Heinz Winbecks Lebensstürme uraufgeführt. Ein Quodlibet mit und nach Musik von Franz Schubert für Singstimme, Klavier und Orchester. Hier eine Aufnahme mit dem Bariton Martin Achreiner, der Pianistin Maki Namekawa und dem Sinfonieorchester Basel, geleitet von Dennis Russell Davies. Thank you. Thank you. stille, was schlägst du so nur voll? Es ist ja der Simmels Wille, dass ich sie lassen soll. Es ist ja der Simmels Wille, dass ich sie lassen soll. Dass ich sie lassen soll. Mein junges Leben, dir nichts als Warnung bei, hat's mir nur Freude gegeben, so mag's verloren sein. Hat's mir nur Freude gegeben, so mag's verloren sein, so mag's verloren sein. Dein Leiden verstand, so bist du doch treue geblieben und Gott hat's Lob anerkannt. So bist du doch treue geblieben und Gott hat's Lob anerkannt. Und Gott hat's Lob anerkannt. Wir wollen es mutiger tragen, solang nur die Tränen noch rinnt, und träumen von schöneren Tagen, die lange vorüber sind. Und träumen von schöneren Tagen, die lange vorüber sind, die lange vorüber sind. Erscheinen und singen die Vögel umher. So magst du wohl heimlich weinen, doch klagen sollst du nicht mehr. So magst du wohl heimlich weinen, doch klagen, klagen sollst du nicht mehr. Klagen sollst du nicht mehr. Geh auf die ewigen Sterne, dort oben mit goldenem Licht. Und lächeln so freundlich und ferne und denken doch unser nicht. Und lächeln so freundlich und ferne und denken doch unser nicht. Und denken doch unser nicht. Thank you.

Oh, Lebensstürme. Ein Quodlibet mit und nach Musik von Franz Schubert für Singstimme, Klavier und Orchester. Komponiert von Heinz Winbeck, vorgestellt von Martin Achreiner, Bariton, Maki Namekawa, Klavier und dem Sinfonieorchester Basel unter Dennis Russell Davies.